Anlässlich des historischen Ereignisses in der TVRK, Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK, brachte jüngst die russische Internet-Homepage irkutsk-blogspot.ru mit den Fotos von Kim Jong-un unter dem Volk und den Kindern einen Beitrag mit dem Titel »Die Charakterzüge eines volksverbundenen Führers«. Die Internet-Homepage des Zeitungsverlages Komsomolskaja Pravda und die Internet-Homepage Amur Press in Russland lobten in ihren jüngsten Beiträgen den Marschall Kim Jong-un, der die Kinder so sehr liebt und ihnen alle Fürsorgen angedeihen lässt.